Ich glaube, ohne unsere Lieder hätte sich die Welt verändert. Sie hätte sich negativ verändert. Guten Morgen. Es ist Samstag. Samstag, der 17. Dezember 2011. Willkommen im polaren Niemandsland. Es ist sehr kalt im Moment. Ein eisiger Wind fegt durch die Straßen hier in Barcelona. Väterchen Frost bzw. der Winter hat Einzug gehalten. Im Niemandsland. Heute auf dem Programm wieder jede Menge Musik, Aktuelles, das internationale politische Geschehen, die harten Geschichten aus Deutschland, zum Beispiel unter anderem auch die Massaker der Neonazis, straflos und ungehindert begangen über mehr als ein Jahrzehnt. Niemand hat davon gewusst, kein Geheimdienst, keine Polizei, keine Behörden. Eine schreckliche Geschichte. Eine Geschichte, die beweist, dass die deutschen Geheimdienste nicht nur auf dem rechten Auge blind sind, sondern dass sie gar kein rechtes Auge haben. Zumindest nicht, wenn es darum geht, Verbrechen und gefährliche Tendenzen, Diskriminierung und die ganzen Gemeinheiten und Barbareien dieser rechtsradikalen Szene überhaupt zu sehen, zu erkennen. Jetzt sind die Teufel wieder da. Der Nordpol war 1909 bereits in Besitz genommen und so zählte der Südpol am anderen Ende der Welt zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu den letzten weißen Flecken auf der Landkarte. Am 14.12.1911, vor 100 Jahren, erreichte Amundsen den Südpol. Die Erschließungen des Südpols und des Nordpols entwickelte sich 1909 bis 1912 zu einem dramatischen Wettlauf zwischen zwei großen Südpolforschern der Zeit. Dem Norweger Amundsen und dem Briten, dem Engländer Robert F. Scott. Beide Expeditionen gingen am Rande des Ross-Schelfeises vor Anker, gerade einmal 100 Kilometer voneinander entfernt. Roald Amundsen gelang es, früher als Scott, zum langen Marsch durch das Eis aufzubrechen. Nach 35 Tagen erreichte er mit seinen Begleitern den markanten Punkt und hisste heute vor 100 Jahren, am 14. Dezember 1911, die norwegische Fahne. Als sein Rivale gut einen Monat später ankam und die Flagge sah, war die Enttäuschung riesengroß. Für die Briten wurde der Rückweg zum Verhängnis. Von Schneeblindheit, Erfrierungen und geistiger Verwirrung gemartert, starben die Expeditionsteilnehmer in ihrem Zelt. 8 Monate später wurden sie von einer Rettungsmannschaft gefunden. Scott, dessen Tagebuch eindringlich vom Martyrium des Rückwegs berichtet, hatte den Schlafsack geöffnet und den Arm um seinen besten Freund gelegt. Ein paar Informationen zu Roald Amundsen. Der lebte zwischen 1872 und 1928. Er war, wie gesagt, norwegischer Polarforscher. Er wollte schon der Erste am Nordpol sein. Das war sein großes Ziel. Und kurioserweise, 1928 ist er in der Arktis verschollen. Das heißt, der Pol hat ihn doch besiegt am Ende. Und sein Schicksal war eben der Tod im Eis. Die Gruppe Sternkombo Meißen, wer erinnert sich noch an diese freundlichen Poprocker aus der mittlerweile längst untergegangenen DDR? Diese Gruppe hatte ein Denkmal gesetzt, dem Kampf um den Südpol. Sternkombo Meißen, hier eine Live-Aufnahme. Jedes Land, jedes Ort im Leben. Ist schon kurios, dass ausgerechnet eine DDR-Rockgruppe diesem gnadenlosen Wettkampf der beiden Südpolforscher, dem Norweger Roald Amundsen und dem Engländer Scott, ein Denkmal, ein musikalisches Denkmal gesetzt haben, das sogar heute noch auf Konzerten gerne gespielt und gefordert wird. Kurios, kurios, aber der Text hatte damals alle Rockfans, nicht nur die Fans des DDR-Rock, begeistert und beeindruckt. Wie konnte man so etwas tun? Ein Rocklied schreiben bzw. singen über ein historisches Ereignis wie den Kampf um den Südpol. Tolles Lied. Die musikalische Qualität hier auf YouTube ist nicht so gut. Ich habe leider die falsche CD eingepackt. Ich habe die ganze tolle, neu eingespielte Version. Die ist in den Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre von der alten Sternkombo-Meißen-Gruppe im Studio neu eingespielt worden. Mit modernen digitalen Aufnahmetechniken. Aber leider habe ich ausgerechnet dieses Album zu Hause liegen lassen, beziehungsweise habe die falsche CD eingepackt. Das ist eine Doppel-CD und ich habe die CD 1 in die Hülle getan. Gut, vielleicht nächste Woche, falls das Thema noch interessiert, werden wir nächste Woche die gute, sagen wir mal, die reine Version bringen von Kampf um den Südpol, Sternkombo Meißen. Hier haben wir, wie gesagt, eine Live-Aufnahme aus den 2000er Jahren. Vom Hexentanzplatz irgendwo in Sachsen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in Dresden oder sonst was ist. Jo. Noch einmal herzlich willkommen. Allen, die sich jetzt erst das zugeschaltet haben, beziehungsweise aus den Federn gefallen sind, die das Fenster aufgemacht haben, auf den Balkon getreten sind und haben gesehen, alle ihre Blumentöpfe sind umgeworfen, beziehungsweise die gestern rausgehängte Wäsche, die ist nicht mehr da. Ein Wind, ein Sturm, Vulkan, wollte ich schon sagen, orkanartige Böen fegen über die gräfliche Stadt hinweg und reißen das Laub von den Bäumen, wie es sich gehört an einem späten Herbsttag. Guten Morgen, Werner, hallo. Guten Morgen. Früher war es ja so, wenn die Wäsche gefehlt hat auf der Leine, dann waren es die Zigeuner und heute ist es der Sturm. Ja? Die Zigeuner so oder der Zigeuner? Die sind doch immer die oder der Zigeuner als solcher. Ja, ja, du willst anspielen auf die Pogrome in Italien wahrscheinlich. Die Ausschreitungen gegen Zigeuner. Ja, da gab es ja eine harte Geschichte diese Woche. Ja. Dass auf ein bloßes Gerücht hin ein Mädchen sei vergewaltigt worden, gab es wirklich ein organisiertes Pogrom von einem zusammengeströmten Mob gegen, ja, eigentlich die Ärmsten der Armen, die Nomaden. Klar, die klauen natürlich zum Teil auch, das muss man sagen. Ja, es ist so, das weiß man. Aber wer klaut nicht? Die Deutschen klauen, genau. Die Spanier klauen. Die Katalanen klauen, die Regierungspräsidenten, die Minister klauen, die Bankiers klauen. Also man müsste Pogrome auch gegen andere ethnische Gruppen organisieren, wenn man dann genauso ungerecht wäre mit denen wie mit den Zigeunern. Also, wir verurteilen das natürlich auf das Schärfste und erklären uns solidarisch mit den armen Leuten, die da gequält und unsere politische Klasse, das ist ja nicht gerade eine ethnische Klasse, die uns da zur Sau machen will, gegen die müssten eigentlich Pogrome stattfinden, aber so weit sind wir noch nicht im Moment. Nee, das ist Terrorismus, ne? Also sagen wir mal, ein Pogrom gegen die unethnische Klasse wäre natürlich Terrorismus und so weit soll es nicht kommen. Jo. Später im Kulturteil werden wir über einen Film berichten, der ganz neu in die Kinos gekommen ist in Deutschland. Das ist ein Film über zwei sehr interessante, illustre, mittlerweile doch ältere Herren aus der deutschen Liedermacherszene.

um mich nicht aus Furcht vor übermächtigen Gewalten weise aus dem Streit der Welt herauszuhalten. Ich wünsche mir ein empfindlicheres, offeneres Ohr, dass ich nicht abgestumpft hab und gleichgültig werde gegen die Schreie der Verdammten dieser Erde. Ich wünsche mir einen klareren und wacheren Verstand, der niemals schläft, mich immer und überall warnt, wo die Lüge sich als Wahrheit tarnt. Ich wünsche mir mehr Geduld, mehr Weitsicht und Gelassenheit, um die Unbesiegbarkeit von Hass und Dummheit zu erkennen, um nicht selbst blind vor Zorn dagegen anzurennen. Ich wünsche mir eine stärkere und glücklichere Hand, die Kraft, um meine Trägheit immer wieder zu bezwingen, um das, was ich tun muss, endlich zu vollbringen. Die Kraft, um meine Trägheit immer wieder zu bezwingen, um das, was ich tun muss, endlich zu vollbringen. Das war von dem Live-Album Wünsche, Solo le pido a Dios, von Hannes Weider. Hören wir eine kurze Reportage vom Bayerischen Rundfunk, die ist klasse, über den Film. Und dann beginnen wir mit unseren tagespolitischen aktuellen Themen. Ich nehme an, da hat Werner eine Menge vorbereitet. Gab ja auch wieder eine Menge zum Thema, wie schieben wir die Milliarden unseren politischen Freunden zu? Vielleicht sollten wir Niemandsland ausdehnen von 2 Stunden pro Woche auf 20, damit wir für alles Zeit haben. Ja, selbst da hätten wir nicht Zeit genug, um die ganzen finanz-globalpolitischen Schweinereien aufzulisten, die die Herrschaften sich leisten, einfach weil es keine Kontrollen mehr gibt. Gut, Hannes Wader und Konstantin Wecker. Hannes Wader und Konstantin Wecker, zwei Liedermacher-Legenden und zwei Querköpfe. Der Dokumentarfilm Wader, Wecker, Vater, Land zeigt sie vereint auf Deutschlandtour. Er gilt als spröde, introvertiert, unnahbar. Hannes Wader, der Minimalist mit der Gitarre. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Das glatte Gegenteil von Wader, extrovertiert und ein Bühnentier, ist Konstantin Wecker. Ob die Zeit, vertane Zeit, ist immer mit sich zugebracht. 2010 gingen die beiden auf den ersten Blick so gegensätzlichen Musiker gemeinsam auf Tournee. Begleitet vom Münchner Dokumentarfilmer Rudi Gaul. Meinst du, dass du mit den Liedern die Welt verändern, irgendwas verändern kannst? Nein, das meine ich nicht. Ich kann keine Bewegung hervorrufen mit Liedern, sondern ich kann irgendwelche Veränderungen, Bewegungen begleiten mit meinen. Und ich weiß was Schönes. Und ausdrücken. Ich glaube, man muss die Gegenfragen stellen. Ich glaube, ohne unsere Lieder hätte sich die Welt verändert. Sie hätte sich negativ verändert. Ja. Wader und Wecker gehören zu den zornigen Politbarden, die sich an ihrem Vaterland musikalisch abarbeiteten. Anhand vieler Konzertmitschnitte und Interviews porträtiert Rudi Gaul in Wader, Wecker, Vater, Land die beiden Gesellschaftskritiker, die mit ihren Liedern gegen das System rebellierten. Sage nein! Ich war erstes Bayer. Das war für den Rest Deutschland, waren wir ja alle Faschisten praktisch. Also für das politische Deutschland. Einer, der aus Bayern kommt, da konnte man sich gar nicht vorstellen, dass er überhaupt politisch denken kann. Ja? Dann war ich kurzhaarig und hatte Bodybuilding damals gemacht. Ich habe auch noch Klavier gespielt, das hat damals auch nicht so gestimmt. Man musste eigentlich auch Gitarre spielen. Und hatte ein Cello dabei. Das war das Allerletzte. Hannes, du warst ja der Idealtyp des linken Sängers. Der Hut damals... groß, dünn, langhaarig, es hat alles gestimmt. Viele Mädchen rissen wegen Charlie von zu Hause aus. Mit seinen Liedern über Außenseiter und Andersdenkende löste der bekennende Kommunist Wader etliche Proteste aus. Doch nicht nur besonders wilde, freche Mädchen wollten ihn, sogar brave, graue Mäuse wurden scharf, wo er schrieb. Ich meine, im Ideal war es so minimal zu sein, dass mir schon 6 Saiten auf der Gitarre zu viel waren. Konstantin ist genau das Gegenteil. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir unter unseren verschiedenen Mänteln, wie wir alles behandeln, eigentlich das Gleiche wollen. Wenn wir das nicht hätten, dann würden wir nicht auf einer Bühne zusammenstehen. Den beiden Liedermachern beim Singen und beim Philosophieren zuzusehen und zu hören, ist nicht nur unterhaltsam, sondern auch eine wunderbare Zeitreise durch die Musik- und Politgeschichte der Bundesrepublik. Ansehen. Ansehen, sagt die Dame, sehr charmant dargebracht. Über Hannes Wader und Konstantin Wecker wissen wir natürlich einiges. Aber es kommt auch noch einiges ans Licht in dem Film, was viele Leute vielleicht nicht so vor Augen haben, dass beide natürlich ihre Höhen, aber auch ihre Tiefpunkte im Leben hatten. Zum Beispiel ging es damals, du erinnerst dich auch noch, Werner, an die Zeit, als die Terroristen Angst bzw. die Jagd auf sogenannte linke Terroristen in Deutschland stattfand. Und da geriet auch der sogenannte angebliche RAF-Sympathisant und Linksextremist Wader ins Fadenkreuz der Ermittlungsbehörden. Und er wurde da auch beschattet, untersucht, bespitzelt und wie das eben in unseren Demokratien so ist, da werden die Leute natürlich auch zum Teil ganz hart rangenommen von den das Leben der anderen Ermittlern. Und da wurde schon einiges erschossen, ins Gefängnis gebracht oder zum Selbstmord getrieben. Hannes Wader hatte seine politische Heimat in der DKP, was ihm auch sehr übel genommen wurde und auch einen Teil seiner Fans wohl in der damaligen Zeit verärgerte. Während Wecker, der hatte auch seine Tiefpunkte, in dem Film wird das auch erwähnt, Wecker geriet in den Drogensumpf. Der hatte nämlich Kokain als seine Braut ergoren und landete sogar im Gefängnis. Diese Leute landen natürlich nur dann im Gefängnis, wenn jemand eine böse Absicht hat, weil selbst im Bundestag auf den Toiletten gab es mal einen Test vor ein paar Jahren und da wurde jede Menge Kokain gefunden. Das heißt, die Oberschicht schnupft natürlich gerne Kokain, nimmt die auch bei ihren Orgien. Nur eben, wenn man jemand loswerden will, dann gibt man einen Tipp und dann findet man Kokain bei ihm und dann landet er im Gefängnis. Das ist Konstantin Wecker passiert, aber es war für ihn wohl auch heilsam. Er hat darüber sogar ein Buch geschrieben. Und beide schafften den Weg zurück und sind immer noch aktiv und immer noch da. Ich weiß nicht, ob du einmal bei einem Konzert warst von einem der beiden. Kann ich mich jetzt nicht erinnern. Vielleicht ja, aber das ist schon so lange her. Hören wir uns noch ein Lied an von ihrer Live-LP, von dem Live-Konzert. Gucken wir mal, was die über Amerika sagen. Ist ja auch interessant. So, ich hoffe, ich habe jetzt wirklich die richtige CD drauf. Moment, das ist die CD 2. Vorhin ist mir das auch schon mal passiert mit Sternkombo Meißen. Bei den Doppel-CDs, die tue ich in einen Umschlag. Und manchmal gibt es eine kleine Verwirrung. Gut, Amerika. Amerika, Amerika, du bist so fern und doch so nah. Denn du bist immer für uns da. Amerika, Amerika. An jeden zieht's doch zu dir hin. von Unterhaching bis Berlin, von Mingchengchao bis Feuerland, träumt jeder von dir, freies Land. Auch ich wär gern von dir entsklavt, ich darf nicht, ich bin vorbestraft. Mir bleibt der Traum von Florida, wo ich mal mit der Nori war. Wir waren täglich shoppen, das war doch nichts zu toppen. America, yeah. So fern und doch so nah und doch so nah, denn du bist immer für uns da, America. Yeah, come on here, go on. Wir jubeln dir von Ferne zu, endlich regiert dich W. Der wäre uns erspart geblieben, hätte man in Texas abgetrieben. Er ist kein großer Denker, dafür ein Freund der Henker. Er kriecht der Wirtschaft in den Arsch und bläst dem Rest der Welt den Marsch. Es bleibt dabei, Verschwendung pur, scheiß doch auf Umwelt und Natur, doch deine Schuhe von Nike, die Like. America, America, du bist so fern und doch so nah, und doch so nah, und doch so nah, denn du bist immer für uns da. America, yeah. Wenn's auf der Welt irgendwo brennt, kommt deine Armee angerennt, dann wird gebombt, gelöscht wird nie, für Freiheit und Demokratie. Was du auch schickst über den Teich, wir schlucken's unbesehen gleich, ob Stoiber oder Schröder, wir werden immer blöder, Amerika, yeah. So nah, doch so nah, denn du bist immer für uns da, Amerika. Und will die Welt sich noch befreien, muss sie amerikanisch sein. Drum sitz ich hier und warte auf deine grüne Karte. Amerika, Amerika, du bist so fern und doch so nah. Ich glaube, bei solchen Liedern wird schon deutlich, was man so den bayerischen Blues nennt. Das kommt meiner Meinung nach doch ziemlich klar zum Ausdruck. Konstantin Wecker von dem Live-Album Wader Wecker Mai, das Lied Amerika, Amerika. Kommen wir vielleicht zu ein paar tagespolitischen Geschichten, Themen und Dingen. Die böse Welt kocht immer neue Missgeburten aus. Wir haben uns die letzten Wochen doch relativ viel mit der Finanzpolitik, mit der globalen Finanzpolitik beschäftigt, mit der globalen Putschintrige, die eine Gruppe von Bankiers, Schlaumeiern, Hedgefondsmanagern und Bilderberg-Club-Magnaten sich ausgedacht haben, um, wie gesagt, auch den Griff in die Staatskassen zu machen und die Staaten zu verschulden, um praktisch eine unerschöpfliche Quelle an Geldern für sich locker zu machen. Wie sieht's aus, Werner? Was gibt's Neues von der Eurofront? Oder über welches Thema möchtest du gerne sprechen zu deinen Hörern? Also das war letzte Woche das vielleicht Hauptthema hier in Niemandsland, dieses neue, in Brüssel gerade ausgeheckte Europa, neue Verträge zwischen den Staaten, dann mehr ökonomische oder finanzpolitische Integration, gemeinsam in der Eurozone und vor allem eben verschärfte Haushaltsdefizitkontrolle mit automatischen Sanktionen für die Länder, wenn sie mehr als 3% Defizit haben. Und aber das sind so, ist die große Politik, aber im Moment haben wir ganz konkret hier jetzt eben die Auswirkungen von gestern, die uniformierten Schläger der Generalität, die Mossos, mit ihrem Chef Philipp Putsch, der sich da mit einem Baseballschläger hat ablichten lassen, die durften also gestern mal wieder ihr Mütchen kühlen, diesmal wieder an Studenten an der Uni in Girona, die eben protestiert haben dagegen, dass die Einschreibegebühren wieder raufgesetzt werden soll, die Zahl der Dozenten reduziert werden soll. Und das sind halt dann die konkreten Auswirkungen. Ne? Diese Sparmaßnahmen hier in Katalonien, der Generalitat im öffentlichen Sektor. Ne? Da hat man sich dann der Form halber noch an den Verhandlungstisch gesetzt mit den Gewerkschaften, aber ohne überhaupt den Willen zu haben, ernsthaft zu verhandeln. Am Vormittag hat man dann die Verhandlungen platzen lassen und am Abend schon stand auf der Website der Generalitat die neuen Maßnahmen. Also jetzt generell öffentlicher Sektor, die Angestellten und Arbeiter im Durchschnitt 1.800 Euro weniger pro Jahr. Nun, 8.000 Verwaltungsbeamte, 30% Reduzierung der Arbeitszeit und entsprechend Reduzierung des Gehalts. Und das sind halt die konkreten Sachen, die wir dann miterleben Tag für Tag. Diese Woche war der polnische Soziologe Zygmunt Baumann hier in Barcelona zu Gast. Er hat hier Vorträge gehalten. Und eine Freundin von mir, die ist da gewesen und hat mir ein bisschen erzählt, worüber da gesprochen wurde. Und Zygmunt Baumann hat zwei Dinge sehr stark hervorgehoben in seinem Vortrag. Und zwar die flüssige Gesellschaft. Er meinte, früher waren die Gesellschaften relativ fest geordnet. Und im Moment, was es zu konstatieren gibt, ist, dass die Gesellschaften sich verflüssigen. Das heißt, alles, was überhaupt an Regeln da war, an Normen, was den Leuten einen Halt gegeben hat, das ist in einer rapiden Auflösung begriffen. Und diese Flüssigkeit der Gesellschaft, die geht einher mit der Anonymität. Das heißt, niemand weiß, wer wann was kaufen wird. In jedem Moment kann eine Firma hier, zum Beispiel, gucken wir uns einmal an, in Madrid wurde eine Schule privatisiert und dann von der Reinigungsfirma gekauft, die vorher die billigen Putzkräfte in dieser Schule praktisch eingesetzt hat und ausgebeutet hat. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, da ist also ein Manager, wenn man den so nennen darf, einer Reinigungsfirma, wovon hat dieser Mann eine Ahnung, wahrscheinlich vom Leuteausbeuten, der kauft eine privatisierte Schule, wahrscheinlich verkauft er sie nächstes Jahr weiter an eine private Firma in New Jersey, die hat ihren Sitz auf den Cayman-Inseln und denen gehört dann eine früher öffentliche Schule in Madrid, wo sie dann billiges Personal reinstecken und die Kinder verblöden lassen oder den Leuten unheimlich hohe Gebühren abzwacken. Das ist ungefähr der Trend, den dieses Land hier, Spanien, mit Riesenschritten im Moment geht. Diese Verflüssigung der Gesellschaft, das heißt dieses Auflösen eigentlich auch von Zivilisation, das ist ein sehr ernstes und besorgniserregendes Phänomen, dass es unserer Meinung nach wirklich mit allen Mitteln zu bekämpfen und zu verhindern gilt. Weil sonst wird dieser gnadenlose Witz wahr, den sich zwei Manager beim Golfspielen erzählen. Der eine meint, Die denken, wir wollen sie in die Steinzeit zurückführen. Meint der andere, wir bringen sie nur ins Mittelalter, dann werden sie uns auf den Knien dafür danken. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Studiengebühren, alles, was früher öffentlich war und auch schon finanziert ist. Ich meine, die Universitäten sind schon finanziert aus Steuergeldern. Da will man die Leute jetzt nochmal blechen lassen. Das ist also wie eine Teilprivatisierung. Und das ist natürlich schrecklich und ein Trend, den auch andere Länder gehen. Du weißt, Werner, in Deutschland gab es dieselbe Diskussion. Studiengebühren rauf, da haben viele CDU-Länder praktisch ihre schmutzige Pionierarbeit geleistet. In England natürlich auch, das England der Rechten, der ultrarechten Hedgefondsmanager, die wollen natürlich auch eigentlich eine Uni der Reichen, der Privilegierten wieder einführen. Und das dumme Volk soll natürlich draußen bleiben, beziehungsweise sich dumm blechen und sich abarbeiten, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Und hier in Katalonien werden diese Maßnahmen durchgesetzt, unter anderem von solchen Figuren wie diesem Duran i Lleida von Convergència i Unión, von dieser Partei, die jetzt die Wahlen gewonnen hat, der noch im Wahlkampf gesagt hat, Mitte Oktober oder so, wenn ich meine Ideen offen sagen würde, dann verliere ich die Wahlen. Gut, jetzt sind die Wahlen vorbei und jetzt kann er machen, was er will. Er hat ja das Mandat des Volkes. Ja, diese Leute denken, sie hätten einen Freischein, grünes Licht für jede Schweinerei, sobald sie überhaupt nur gewählt werden. Das liegt aber auch daran, dass diese Demokratie einen Grad der Verkommenheit erreicht hat, den man vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren niemals für möglich gehalten hätte. Dass Figuren gewählt werden, die noch nicht mal ein Programm haben, die sich noch nicht mal äußern zu den wichtigsten Fragen, die die Menschen, vielleicht hat es das immer mehr oder weniger gegeben, aber noch nie in diesem Maße, mit ein paar von Werbemanagern, von Werbeschnöseln ausgeheckten Phrasen werden die Leute befriedigt und abgefertigt. Und sobald sie an den Fleischtöpfen sitzen, da stopfen sie sich voll mit einer Gier, die man eigentlich nur Frettchen zutraut, die sich an einem, oder Hyänen, die sich an einem Kadaver festgebissen haben. Wenn Sie mir diese etwas unangenehme Metapher erlauben, meine Damen und Herren. Vor allem denken die natürlich dann auch immer an diese kleine goldene Lebensregel, ne? Nur wer sich erwischen lässt, macht sich strafbar. Ja? Da haben wir jetzt gerade wieder den Prinzen, den Herzog von Palma. Der Herzog ja, von den Palma sowieso. Ist natürlich ja, ja. Auch ein Phänomen. Jetzt schämt sich natürlich der König, er hat sich sehr geschämt. Man hat auch aus dem Wachsfigurenkabinett diesen Mann entfernen lassen, hat ihn wieder in einen Trainingsanzug gesteckt und unter die Sportler zurück. Das heißt, er wurde offiziell degradiert. Früher, der alte Fritz hätte das mit Ohrfeigen auf dem Kasernenhof gemacht. Wir wissen nicht, was im Königspalast vor sich geht. Vielleicht wurde er auf den Hof geholt, vor einem, sagen wir mal, Elite-Regiment geohrfeigt und dann wurde ihm praktisch der teure Anzug vom Leib gerissen und sein verschwitzter Trainingsanzug wieder vor die Füße geworfen. Wer weiß, wer weiß. Was jetzt gerade auch noch rausgekommen ist, bei diesem Prozess gegen den anderen Schlawiner da, diesen früheren Präsidenten der Generalitat in Valencia, Herrn Camps, dem wird jetzt gerade der Prozess gemacht wegen den Anzügen, ja. Und jetzt kommt in diesem Zusammenhang auch raus, dass er damals diesem Urdangarin noch wieder 6 Millionen Euro versprochen hatte, um eine Studie zu machen oder ein Projekt. Ja, eine Projektidee. Für Juegos Europeos, die also dann, die es überhaupt nicht gibt, die es aber dann in Zukunft geben sollte, was also quasi aus dem Nichts da geschaffen werden sollte und in Valencia stattfinden sollte. Das ist dann zwar gescheitert, also am Ende wurden 6 Millionen nicht an die ONG von Herrn Urdangarin überwiesen. Aber er hat ja im Voraus schon mal 400.000 abbekommen davon, von diesen die öffentlichen Geldern. Die hat er unseres Wissens auch dann gleich in ein Steuerparadies transferieren lassen und praktisch am spanischen Fiskus nach Belize am spanischen Fiskus vorbei für eine Nichtarbeit. Das war reine Lobbytätigkeit. Er hat da zwei Telefonate geführt, weil es ging darum, ein Kneipenbesitzer hatte diese Schnapsidee, hat die dann aber einem anderen verkauft und die haben gesagt, gut, ihr kennt doch den Urdangarin. Geht doch mal zu dem und guckt mal, ob der seinen Namen geben kann. Dann steht das Königshaus dahinter und so funktioniert das ja eigentlich. Ja. Und die lassen sich das natürlich teuer vergolden, diese Herrschaften, wenn man an sie rantritt mit einer Bitte. Ne? Und zu deren Lebenssituation hat dann der Kamps auch eine ganz profunde Weisheit ausgesprochen, ne? Wo er gesagt hat, einer hat eben das Gehalt, das er hat, ne? Und dann muss er halt sehen, wie er damit auskommt. Ne? Und deshalb hat er sich dann natürlich diese Anzüge auch schenken lassen, ne? Und sagt dann so im ersten Moment, selbstverständlich kaufe und bezahle ich meine Anzüge. Ja? Dann ein bisschen später, ja, ich habe es bezahlt, aber ich finde die Rechnung bzw. die Quittung nicht. Ne? Und dann gibt er zu, dass er es doch geschenkt bekommen hat, hat es aber zurückgegeben. Ne? Und das allerletzte jetzt, was er von sich gegeben hat, war, dass er gesagt hat, es ist ja so, die Leute wollen, dass ich gut gekleidet bin. Das ist doch logisch. Das ist doch klar. Das ist so logisch wie sonst nichts auf der Welt. Das ist klar wie Kloßbrühe. Aber gut, wir brauchen uns nicht über solche Provinzpolitiker da zu unterhalten. Ne? Wir können ruhig den deutschen Bundespräsidenten nehmen, Christian Wulff. Ne? Ja. Der hat auch seine finanziellen Engpässe. Ne? Ja. Da werden wir gleich in dem Katastrophenblock drauf eingehen, aber vielleicht für das allgemeine Publikum, erklär mal kurz, wo es geht. Also in 2008, wo er noch Ministerpräsident in Niedersachsen war, ne, hat er sowieso immer schon, wie auch sein Vorgänger Schröder, sehr gute Beziehungen zu allen möglichen Unternehmen gehabt, oder hat er immer noch, und zum Beispiel ein Herr Gierkens, bei dem hat er mal dann 209 Weihnachtsurlaub in Florida in dessen Villa verbracht. Und dann hat er, weil er dann geschieden wurde, der Wulff, und wieder neue Freundin, neues Haus und so, war da eben wieder mal ein finanzieller Engpass. Ja, und dann dieser Unternehmer hat ihm dann einen Privatkredit von 500.000 Euro überreicht, ne? Natürlich musste das ja nicht in die große Glocke gehängt werden, aber jetzt kommt's raus. Und dann zum Beispiel ein anderer Unternehmer, mit dem er noch befreundet ist, ist ein gewisser Carsten Maschmeyer. Also den muss man wirklich mal gesehen haben, eine unpräsentable, schleimige Figur, so ein Hans Dampf in allen Gassen, ne? Der Gründer der AWD, einem Finanzdienstleister, also so eine pure Abzockgesellschaft. Bei dem hat er auch schon mal Urlaub gemacht, unser Bundespräsident, auf dessen Villa in Mallorca. Und das war noch nach seiner Wahl zum Bundespräsidenten. Ja gut, das wäre der Beitrag aus Deutschland. Dann könnten wir jetzt noch über Berlusconi, ist ja schon ein bisschen ausgelaugt, ne? Das lassen wir jetzt mal weg. Aber dann ist da zum Beispiel noch dieser tadellose, hoch angesehene Staatsmann in Frankreich, Jacques Chirac, ne? Der Präsident de la France damals, der wurde jetzt auch verknackt zu 2 Jahren Knast, wegen der Zeit, wo er noch Bürgermeister in Paris war. Ne? Muss er jetzt natürlich nicht absitzen. Ja, er hatte angeblich 28 Stellen erfunden und die Pfründe unter seinen Lieblingen und Freunden verteilt. Natürlich auch eine sehr unelegante Art, sich an der Staatskasse zu bereichern. Ja, das sind alles Leute wie du und ich, ne? Die müssen eben mit ihrem Gehalt auch irgendwie bis zum Monat zu Ende kommen, ne? Und da sollten wir uns vielleicht nicht so beklagen, wenn uns jetzt der Strom wieder auf über 12% verteuert wird, wie gerade die Elektrizitätsgesellschaften der neuen Rajoy-Regierung vorgeschlagen haben. Gott sei Dank haben wir natürlich eine Figur in unserem Leben, die über uns wacht. Die wird uns allen helfen. Die Supermärkte. Euch wird es helfen. Ein ganz normaler Tag im Kanzlerinamt. Sie kennen doch diese Twilight-Vampir-Filmreihe. Sie wissen schon, bis zum Abendrot, bis zur Mittagsstunde und so weiter. Heute kommt der vierte Teil davon ins Kino. Och nö, noch einer? Wie heißt der denn? Wahrscheinlich bis zum Abwinken. Bis zum Abwinken geht die Korruption natürlich auch. Ich würde sagen, das Symbol der Vampire, die Vampirfilme, sind ein Genre, das, so hat einmal ein Soziologe gesagt, immer dann verbreitet populär wird, wenn eine große Krise herrscht. Oft werden die Herrschaften, im Mittelalter wurden die Herren auf den Schlössern natürlich auch mit Vampiren verglichen, die kommen und dem Volk das Blut aussaugen. Man kann also die Kaste, die Länder im Moment beherrscht und wirklich saugt, kann man durchaus mit Vampiren vergleichen. Wie gesagt, gut, dass die Super Merkel da ist, die wird Ihnen helfen. Euch wird es helfen. Was machen wir denn dann jetzt? Knoblauch kaufen und den statt Steine Knoblauch werfen auf die Politiker oder ihnen so ein Kreuz irgendwie, wo muss man das reinschlagen? Ein Holzpfahl ins Herz schlagen. Ja. Vielleicht sollten wir das mal versuchen. Ja, da muss man den Sarg aufmachen, wenn die gestorben sind und gucken, ob die Fingernägel weiter wachsen und dann eben den berühmten Holzpflock ins Herz. Diese Woche kam der Spiegel, das Politmagazin Der Spiegel, in seiner Ausgabe von dieser Woche mit einem irren Titelbild an die Kioske. Da sieht man Global Stock Exchange, man sieht also die Börse von Wall Street, New York, und sieht die Herrschaft, die Herren dieser Welt, die hängen an Fäden und die Fäden führen direkt in die New Yorker Börse. Da sieht man Sarkozy und Merkel zusammen, Mercosy nennt man die ja auch. Oder wie Merkel sagt, Herr Sarkozy. Dann sieht man Obama und den chinesischen Diktator bzw. den chinesischen Diktokrator. Und diese Herrschaften hängen, wie gesagt, an Fäden und die Fäden gehen direkt ins Machtzentrum der Finanzmärkte. Geld regiert die Welt und wer regiert das Geld? Eine sehr groß angelegte Reportage, ich habe sie gelesen, die geht über 20 Seiten. Interessant, Spiegelreporter begleiten da eine Gruppe von, nicht eine Gruppe, eine kleine Zahl von Fondsmanagern und Bankiers in ihrem Alltag. Da sieht man also verschiedene dieser Herrschaften, die wir die Märkte nennen. Der Spiegel versucht, diesen Leuten ein Gesicht zu geben und geht dann also nach Frankfurt, nach New York, nach Peking und besucht da halt zum Beispiel in Frankfurt in der Zentrale der Vermögensverwaltung DWS am Aktienmarkt, besucht sie da einen Hedgefondsmanager, dann ins Gebäude der Bundesbank, zentrale Märkte, dann New York, Devisenabteilung einer Großbank und so weiter. Sehr interessant, diese Reportage. Wer sich mit diesen Zahlen und mit diesem Thema beschäftigen will, dem empfehle ich wirklich diese Reportage. Zum Schluss werden dann folgende, und die möchte ich einmal verlesen, kurz, folgende Schlüsse gezogen aus diesem ganzen Thema. Und da kann man dem Spiegel wirklich nur ein Lob aussprechen. Die richtigen Schlüsse werden schon gezogen. Danach gibt es dann ein Rezepteprogramm. Und da kann man sich streiten, ob die Rezepte richtig sind. Es fühlte sich an wie ein Stellungskrieg in den vergangenen Wochen. Die Märkte testen die Politik. Die Politik testet die Märkte. Man brauche die Letzteren als Korrektiv für verschwenderische Regierungen. So sieht es Finanzminister Wolfgang Schäuble einerseits. Andererseits sagt er, die Innovationskraft des Finanzsektors ruiniert die Märkte. Segen und Fluch in zwei Sätzen. Von Monstern sprach der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler, immerhin mal Managing Director des IWF. Um die Finanzmärkte zu beschreiben. Wie sie sich genauer anschaut, diese Märkte, sieht Hedgefondsmanager wie Kyle Bass, Anleihenexperte wie Rainer Beck und Aktienhändler wie Thomas Schüssler. Leute, die sich Mühe geben, das Geld von Milliardären, Millionären, Sparern und Lebensversicherungen zu mehren. Sie machen Geschäfte mit Aktien, Devisen, Schulden und Krediten, weil es einträglicher für sie ist, als mit Badewannen, Autos und Flugzeugen zu handeln. Monströs sind allein die Summen, die auf ihren Märkten herumschwirren. Sie arbeiten in einer Sphäre, in der die Zahlen oft 8-9 Nullen haben. Es ist eine Parallelwelt, die sich in den vergangenen beiden Jahrzehnten verselbstständigt hat, in der tausende Menschen Deals in Milliardengröße abwickeln, in der Computernetzwerke Geldströme um den Globus jagen, in der Schulden von einem Land ins andere verschoben werden, in der sich Schattenbanken breit machen und keine Buchhaltung mehr verlässlich ist, sodass überall das Misstrauen wuchert. Ein monströses Universum ist entstanden, und das um sich selbst kreist, und gerät es ins Trudeln, wie jetzt, dann stürzt die Welt und ihre Bewohner in die Krise. Monströs sind die Gefahren, die auf den Finanzmärkten lauern. Die Billionen in der Parallelwelt vermehren sich erstens so, dass das spekulative Blasen gibt. Der Spiegel zählt nun 10 Gründe auf, 10 charakteristische Punkte von diesem monströsen Geldmarktsystem. Zuerst waren also die spekulativen Blasen. Die Billionen in der Parallelwelt. Sie streben zweitens nach einer Rendite, die auf realen Weltmärkten kaum zu erzielen ist, und lenken so immer mehr Geld in die Finanzmärkte. Das ist auch interessant. Das heißt, Geld wird von der realen Wirtschaft abgezogen und in die Finanzmärkte geschleust. Die Banken erfinden deshalb drittens stets neue Finanzprodukte, die undurchsichtig sind und häufig hochriskant. Viertens, die Banken wirtschaften unbehelligt mit zu wenig Eigenkapital. Fünftens, die Finanzmärkte sind intransparent, ihre Risiken unbekannt, oft unbekannt. Die Konzentration auf den Finanzmärkten hat sechstens Großbanken hervorgebracht, die systembedrohend sind. Siebtens, die Computerisierung der Märkte fördert das Herdenverhalten. Interessant, also wenn ein Anleger in eine bestimmte Richtung drängt, folgen alle auf Knopfdruck nach. Die Vernetzung der Finanzmärkte über Derivate führt achtens zu einer Synchronisierung der Märkte. Das parallele Auf und Ab verstärkt die Krisengefahr. Die Finanzmärkte widersetzen sich neuntens einer verstärkten Regierung, weichen in ein Schattenbanksystem ab. Und zum Schluss zehntens, die Finanzmärkte untergraben Marktwirtschaft und Demokratie. Von diesen Gefahren der Finanzmärkte bearbeiten die G20-Staaten aktuell nur 2, sagt der Spiegel. Die mangelnde Ausstattung der Banken mit Eigenkapital und die mangelnde Transparenz. Alles andere ist den Herrschaften egal. Vielleicht zum Schluss. Der Spiegel nennt nun ein paar Möglichkeiten, ein paar Maßnahmen, die getroffen werden müssten, um dieses Monster einzudämmen. Natürlich alle sehr systemkonform und im Rahmen dessen, was dem Kapital jetzt nicht besonders wehtut. Es gäbe Möglichkeiten. Es ginge darum, den gesamten Derivatenmarkt über Börsen transparent zu machen, bestimmte Derivate zu verbieten, ein internationales Konkursrecht für Banken zu schaffen, sodass sie in Konkurs gehen können, ohne gleich das globale Finanzsystem zusammenkrachen zu lassen. Dann die Trennung von Publikums- und Investmentbanken, ein sehr wichtiger Punkt, der ja in den USA aufgehoben wurde, hier auch. Mittlerweile kann jede kleine Sparkasse mit den Ersparnissen ihres Publikums, der Kleinbauern, der Kleinanleger, an die Börse gehen. Die Trennung von Publikums- und Investmentbanken, also ein sehr wichtiges Thema. Eine Transaktionssteuer auf Finanzgeschäfte wäre sinnvoll, so der Spiegel. Und er sagt dann, all dies könne das zerstörerische Potenzial mildern. Und natürlich müssen sich die Staaten ihrer enormen Schulden entledigen, die das Finanzsystem monströs aufgebläht haben. Das waren ein paar Auszüge aus der großen Spiegelreportage über die Finanzmärkte. Geld regiert die Welt. Sehr spannend zu lesen, weil da doch ziemlich viele Mechanismen beschrieben werden, die viele Leute vielleicht nicht kennen. Und es ist doch interessant, da ein bisschen reinzugucken. Ja, als Analyse bestimmt sehr interessant. Also ich kenne es nicht. Kannst du mir dann mal lassen, wenn du es ausgelesen hast, den Spiegel. Ne? Jedenfalls, das ist halt das Problem, was du am Ende zitiert hast, mögliche Maßnahmen gegen Maßnahmen. Und da kommt natürlich dann sowohl der Spiegel wie auch die Sozialdemokraten ins Schwimmen, weil sie eben nichts anderes ihnen einfällt als diese systemimmanenten Maßnahmen, ne, um diese zerstörerischen Kräfte zu mildern. Ja, also sie wollen nicht diese zerstörerischen Kräfte abschaffen, für ein für alle Mal, sondern mildern und sagen dann, ja, wenn die Marktwirtschaft, dann weniger Demokratie. Ja, entweder Marktwirtschaft oder Demokratie, beides ist nicht zu haben. Und da muss man sich dann halt, also das wollte ich jetzt nicht sagen, ne? Die Marktwirtschaft ist eben selber demokratiefeindlich. Ja? Deshalb kann man innerhalb dieses Systems das nicht erreichen. Ja? Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 17. Dezember 2011, die vermischten Katastrophen und Meldungen vom heutigen Tage. Da ist zuerst einmal eine Nachricht aus Berlin zum Thema NPD und rechtsradikale V-Leute. In der NPD sind derzeit mehr als 130 V-Leute aktiv. Das ergibt eine Auflistung aller Quellen, die die Behörden in den vergangenen Wochen erstellt haben. Die Zahl umfasst sowohl Funktionäre in den Landesvorständen und der Bundesführung als auch einfache Mitglieder. Im Fall eines neuen NPD-Verbotsverfahrens müssten sich die Verfassungsschutzämter vermutlich von mehr als 100 dieser V-Leute trennen. Dabei hatten die Dienste bereits als Konsequenz aus dem ersten gescheiterten NPD-Verbotsverfahren 2003 die Zahl von hochrangigen Zuträgern reduziert, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, die Partei werde staatlich gesteuert. Allerdings berichten immer noch mehr als 10 Informanten aus den Führungsgremien der Partei. Bei mehr als der Hälfte der V-Leute handelt es sich um Neonazis, die sowohl in rechtsextremen Kameradschaften als auch in der NPD aktiv sind. Sie abzuschalten gilt bei den Innenministern von Bund und Ländern als besonders heikel, weil damit der Zugang in die militante Neonazi-Szene extrem erschwert werde. Naja, was wollen sie sonst? Die hatten ja Zugang und haben es wirklich nicht geschafft, einen über ein Jahrzehnt hinweg gehenden Massenmord überhaupt nur zu erahnen, angeblich. Der Umgang mit den staatlichen Zuträgern in der NPD ist wichtigster Streitpunkt unter den Innenministern. Dann gibt es eine Meldung über eines bzw. über die Opfer der Neonazi-Terroristen. Jahrelang wurden Angehörige der Opfer des Neonazi-Terrors zu Unrecht selbst verdächtigt. Noch immer kämpfen sie um Anerkennung. Einige von ihnen wollen sogar Deutschland verlassen. Da ist zum Beispiel Semia Semsik. Sie erinnert sich, wie sie damals als 14-Jährige durch den Flur im Nürnberger Krankenhaus irrte, um ihren Vater zu suchen, der auf der Intensivstation lag. Er war bewusstlos, nachdem ihm wenige Stunden zuvor zwei Fremde Kugeln in den Kopf gejagt hatten. Ein Polizist hielt sie fest, sie dürfe jetzt nicht zu ihrem Vater, zunächst müsse er sie vernehmen. Wurde dein Vater bedroht? Fragte er. Besaß er Waffen? Simsek schüttelt den Kopf. Er hatte ein Messer, um die Blumen zu schneiden. Feinde habe er nie gehabt. Zur gleichen Zeit wurde Adile Simsek, Semjas Mutter, mehrere Stunden auf der Polizeistation verhört. Die Beamten wollten wissen, ob sie Ärger mit ihrem Mann gehabt habe, ob sie von einer Geliebten wisse. Die Frau brach natürlich in Tränen aus. Ihr Ehemann lag im Sterben, doch die Polizei und die Polizisten ließen sie nicht zu ihm, weil sie die Türkin des Mordes verdächtigten. Das muss man sich einmal überlegen. Sie soll gemeinsam mit einem Onkel ihren Ehemann aus Habgier erschossen haben. Ausgerechnet sie, die ihr ganzes Leben an der Seite dieses Mannes verbracht hatte, die ihn noch immer so liebe wie an dem Tag, als er sie in dem Dorf damals im Süden der Türkei kennengelernt hatte. Semja Simcek sitzt in der Küche ihrer Wohnung im hessischen Friedberg. Aus dem Mädchen von damals ist eine junge Frau geworden. 11 Jahre sind vergangen, seit ihr Vater hingerichtet wurde von Neonazis. Genauso lange hat es gedauert, bis die Polizei vor 5 Wochen durch einen Zufall die Täter ermittelte. Nicht die Ehefrau hatte ihn ermordet, auch kein türkischer Drogendealer, wie die Fahnder zwischenzeitlich mutmaßten. Enver Simcek, Blumenhändler, Vater zweier Kinder, bei seinem Tod 38 Jahre alt, fiel am 9. September 2000 einer neonazistischen Killerbande zum Opfer. Jahrelang zogen die Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos mordend durch Deutschland, ohne dass sie entdeckt wurden. Enver Simcek war ihr erstes Opfer, 9 weitere folgten, bis sich die beiden Neonazis am vergangenen 4. November 2011 das Leben nahmen. Über die Täter hat Deutschland seither viel erfahren, über die Opfer zu wenig. Das sagt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Bleiben wir beim Thema Neonazis. Offenbar hatte natürlich dieses Terrorkommando ein Netz von Helfern. Beschuldigte lösen nun ein paar Rätsel, wie das Trio sich so lange verstecken konnte. Offenbar konnten sich die Zwickauer Neonazi-Terroristen gleich auf 2 Netzwerke verlassen. Ein Netz von Unterstützern in Sachsen und Thüringen, das Mietverträge abschloss, Handys besorgte und Personaldokumente zur Verfügung stellte. Und ein zweites Netz von Helfern, die die Anschläge unterstützt haben könnten. Kontakte, die wohl schon vor 1998 geknüpft worden waren, als das Trio noch offen in der Neonazi-Szene auftrat. Für die Sicherheitsbehörden sind diese Erkenntnisse ein Offenbarungseid. Das sagt der Spiegel über die Ermittlungen. Kaum ein Milieu ist so erforscht, so durchdrungen, so überwacht von verdeckten Ermittlern und Kontaktpersonen wie die rechtsextreme Szene. Allein in der NPD unterhalten die Verfassungsschutzbehörden mehr als 130 V-Leute. Dazu kommen hunderte Informanten von Polizei und Nachrichtendiensten im Neonazi-Milieu. Kein einziger V-Mann aber wollte oder konnte Informationen darüber liefern, was sich tatsächlich im braunen Untergrund abspielte. Wie unscharf der Blick auf die rechtsradikale Szene lange war, zeigt eine Zahl, die das Bundeskriminalamt BKA jetzt erhoben hat. 144 Rechtsextremisten sind derzeit verschwunden, in den Untergrund gegangen oder ins Ausland abgehauen. Wer davon aus politischen Gründen verschwand oder wer nur Unterhaltszahlungen vermeiden wollte, so lässt man ihn ein kleines Schlupfloch, prüfen die Ermittler jetzt. Wir fassen zusammen. 10 Jahre konnten stadtbekannte Neonazis mordend durch die Republik ziehen. Von 150 V-Leuten durchseucht und durchsetzte Nazi-Szene. Und jetzt fragt man sich am Ende, dadurch, dass diese V-Leute nie etwas gemeldet haben, war der Verfassungsschutz eigentlich von Neonazis unterwandert? Und da muss man wirklich sagen, dieser Eindruck drängt sich einem auf, wenn man diese Geschichten hört. Kommen wir zu den aktuellen Nachrichten des heutigen Tages. Gucken wir einmal, was die Tagesschau uns da serviert. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Weiterer Vorwurf gegen Wulff. Nach Auffassung mehrerer Verfassungsrechtler hat der Bundespräsident durch die Annahme eines Privatkredits von einer Unternehmergattin gegen das niedersächsische Ministergesetz verstoßen. Dies verbiete, vergünstigte Kreditkonditionen in Anspruch zu nehmen, so der Staatsrechtler von Arnim in der Zeitung Die Welt. Schwere Unwetter auf den Philippinen. Sturzfluten haben mehr als 120 Menschen in den Tod gerissen. Viele werden noch vermisst. Gestern war ein Tropensturm mit stundenlangem Regen über die Inselgruppe hinweggezogen. Weite Gebiete wurden überschwemmt. Neue Gewalt in Kairo. Bei Zusammenstößen zwischen Soldaten und Demonstranten sind mindestens 3 Menschen getötet worden. Mehr als 200 wurden verletzt. Die Sicherheitskräfte hatten zuvor mehrere hundert Aktivisten vertrieben, die vor dem Regierungssitz gegen den Militärrat protestierten. Bayern ist Herbstmeister. Vor eigenem Publikum gewannen die Münchner das Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga 3:0 gegen den 1. FC Köln. Damit geht Bayern als Tabellenführer in die Winterpause. Sojus erfolgreich gestartet. Die russische Rakete verließ in der Nacht den Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana. Wenige Stunden später setzte sie 6 Erkundungssatelliten aus. Es ist bereits der 2. Sojus-Start in diesem Jahr. Im Oktober waren die ersten beiden Satelliten des europäischen Navigationsprogramms Galileo ins All gebracht worden. Das Wetter. Mal Sonne, mal dichte Wolken und örtlich Schneeregen oder Regenschauer, mitunter auch Gewitter. Im Bergland durchweg Schnee. Höchstwerte minus 1 bis 7 Grad. Höchstwerte hier, ein bisschen wärmer. Hier haben wir ungefähr 6, 7 Grad draußen, oder? Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht die Hand aus dem Fenster gehalten, aber ich bin vorhin durch die Straßen gegangen. Da war es doch recht kalt. Noch ein paar Meldungen über das tagespolitische Geschehen. Da gibt es eine Meldung aus Libyen. Da muss man sich jetzt auch einmal dran gewöhnen. Gaddafi-Gelder frei für Wiederaufbau in Libyen. Da sind natürlich Milliarden in den Banken deponiert. Und jetzt ist die Frage, wer kontrolliert eigentlich diese beschlagnahmten sogenannten Gaddafi-Milliarden? Das heißt, die Milliarden der Diktatoren, wo landen sie? Gaddafi ist totgelünscht, seine Söhne zum Teil auch. Die Familie ist irgendwohin geflohen, die Restfamilie. Und jetzt gibt's da viele Milliarden. Und welche Leute sitzen da eigentlich und verteilen das? Da gibt es den UN-Sicherheitsrat und die USA, so heißt das immer, haben ihre Sanktionen gegen Libyen aufgehoben. Damit kann die provisorische Regierung auf das Auslandsvermögen des Landes zugreifen. Davon ausgenommen sei der Privatbesitz von Gaddafis Familie und so weiter. Da werden wohl einige Millionen auch kleben bleiben an irgendwelchen Händen, an irgendwelchen klebrigen Fingern. Dann hat Moody's wieder zugeschlagen. Moody's stuft Kreditwürdigkeit Belgiens herab. Eine Woche nach dem EU-Gipfel wächst der Druck auf die Eurozone. Die Ratingagentur Moody's stuft die Bonität Belgiens herab. Zur Begründung hieß es, dass es verschuldeten Euro-Staaten immer schwerer falle, Geld zu bekommen, Kapital zu bekommen. Auch Fitch drohte einigen Euro-Staaten mit einer Herabstufung. Die schwingen also die Drohfäuste aus New York und drohen den Banken und den Ländern hier. Dann haben wir noch etwas zum Thema Wolf. Da beschäftigen sich natürlich alle großen Medien mit. Kam das Geld für den Kredit von Egon Gerkens? Das fragen sie sich. Sollte sich bewahrheiten, was der Spiegel berichtet, dürfte Bundespräsident Wolf in ziemliche Erklärungsnot geraten. Und unserer Meinung nach natürlich auch bald abserviert werden. Die Bundespräsidenten haben also kein leichtes Spiel in Deutschland. Die werden so nach und nach alle abserviert. Was mich erstaunt ist auch, dass man natürlich bei jedem etwas finden kann. Die Frage ist immer, warum nimmt man das jetzt und will ihn abservieren? Hat er wieder irgendetwas gesagt? Ist er nicht einverstanden mit irgendwelchen Modi und Fitch? Sagen wir mal Maßnahmen. Oder warum will man ihn abservieren? Was ist jetzt auf einmal so schlecht an diesem Mann, der vor kurzem noch gefeiert wurde? Interessante Frage. Orkan Joachim, der ist da. Mit kräftigen Sturmböen zieht Orkan Joachim weiter in Richtung Nordosten. Gebietsweise drohen Schneeverwehungen. Vor allem in Mittel- und Süddeutschland richtete der Sturm Schäden an. Die Polizei meldete zahlreiche Unfälle. Doch auch wenn Joachim abzieht, bleibt es stürmisch und es wird noch kälter. Nicht nur hier, sondern auch in Deutschland. Werfen wir mal einen Blick auf die Seite der, nennen wir eine Zeitung, Werner. Auf welche Zeitung schauen wir jetzt einmal? Die beste Zeitung, die es eben gibt in Deutschland. Die größte. 5 Millionen Auflage jeden Tag. Die Bild-Zeitung. Willst du da drauf gucken? Ja, bitte. Gut, gucken wir mal unter bild.de und schauen wir mal, was da auf der ersten Seite kommt. Ja, hier wird schon grün und rot. Das heißt, die Farben, eigentlich kommunistische Farben, das ist Bild. Da haben wir, die größten Stars zeigen ein Herz für Kinder. Heute große Spendengala um 20.15 Uhr im ZDF. Da sieht man Tina Turner, Thomas Gottschalk und eine junge blonde Dame. Da weiß man nicht, wer das ist. Die sind ja heute ja so operiert, die Mädchen. Die kann man nachher gar nicht mehr unterscheiden. Das ist schade. Dann haben wir Millionärsfreund belastet Wolf, Kreditaffäre. Nach Bildinformationen soll der Präsident das Geld auf ein gemeinsames Konto von Egon und Edith Gerkens zurückgezahlt haben. Na, immerhin hat er es zurückgezahlt. Bitte. Wer macht das schon? Dann haben wir jede Menge Kommerzkram. Die 15 größten CO2-Ferkel. Igitt, da sieht man also Autos, die sehr viel CO2 ausstoßen. Dann haben wir hier Jahresrückblick, der Bild-Jahresrückblick. Dann haben wir, also wirklich eine krause Mischung. Dann haben wir hier ein Foto von Steve Jobs, der als Musterunternehmer gefeiert wurde. Wer weiß schon, dass Steve Jobs einer der gefährlichsten Ausbeuter war, die die Menschheit bisher kannte. Der hat in China produzieren lassen, hat da Leute für Hungerlöhne schuften lassen, hat sich auch fremdes geistiges Eigentum geklaut, nämlich zum Teil Verfahren und Patente, die an öffentlichen amerikanischen Universitäten ausgearbeitet wurden mit öffentlichem Geld. Das hat er privatisiert. Und dieser Steve Jobs wird als Muster. Das sage ich, aber das steht natürlich nicht in der Bildzeitung, meine Damen und Herren. Dann haben wir hier ein Foto. Wer hat Angst vor Katja Riemann auf der Bühne? Katja Riemann liegt hier auf der Bühne. Wir wissen nicht, ob sie gefallen ist. Katja Riemann liegt da in einem geschlitzten Kleid auf Blumen. Wer hat Angst vor Katja Riemann? Theater am Kurfürstendamm? Nein, es ist ein Auszug aus einem Theaterstück. Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Da spielt Katja Riemann die Wolf. Die ist 48 Jahre alt, kugelt mit 100% Körpereinsatz in Wer hat Angst vor Virginia Woolf über die Bühne des Theaters am Kurfürstendamm. Beängstigend gut, sagt die Bild-Zeitung über dieses Theaterstück. Noch mehr von der Bild-Zeitung oder gehen wir in ein anderes Blatt? Vielleicht? Über Ötzi ist nichts drin. Welchen Ötzi meinst du jetzt? Den ja, Schnee-Ötzi? Unseren Vorfahren da vor 5000 Jahren. Warum sollte da heute was drin sein? Ja, weil man natürlich jetzt immer noch dabei ist, seine Reste, seine Knochen zu analysieren. Und da haben sie jetzt festgestellt, dass er offenbar nicht, weil der ja da oben, ganz weit oben irgendwo in den Alpen gefunden wurde. Die Theorie war, dass er da vor irgendwelchen Feinden geflohen ist und dann dort kläglich umgekommen ist. Und jetzt haben sie aber herausgefunden, das ist nicht so, weil er hatte eben kurz vor seinem Tod offenbar ein üppiges Mahl zu sich genommen. Hatte hat man also noch Reste im Magen gefunden? Den Ranzen total voll, das haben sie jetzt festgestellt. Also von daher aufpassen jetzt beim Weihnachtsessen. Ne? Ja. Nicht, dass sie unsere Knochen dann mal in 5000 Jahren auch analysieren und sagen, da ist noch Pute oder Rehrücken und hier, dann sind sie dran gestorben. Aber gut, ich glaube nicht, dass wir dieses Problem haben werden, weil in 5000 Jahren wird diese Welt wahrscheinlich sowieso nicht mehr existieren. Jetzt gerade wieder der Klimagipfel in Durban in Südafrika gescheitert. Fukushima ist jetzt angeblich gerade so weit unter Kontrolle, dass keine unkontrollierten Kettenreaktionen mehr geben kann. Ne? Aber zum Glück haben wir jetzt doch unseren Bill Gates noch, ja, dieser einer der reichsten Männer der Welt, dieser große Philanthrop, der ja auch, wie diese Leute da in der Bildzeitung, ein Herz für Kinder hat, ne? Und jetzt, der will jetzt eine neue Atomtechnologie entwickeln und braucht dazu natürlich Partner und hat jetzt einen gefunden, nämlich China. Dort will er jetzt in den nächsten 5 Jahren $1 Milliarde investieren, um Atomreaktoren der sogenannten vierten Generation zu entwickeln. Und das Neue dran soll sein, dass da jetzt nicht mehr angereichertes Uran gebraucht wird, sondern abgereichertes Uran. Und laut Bill Gates gehen wir einer herrlichen Zukunft entgegen. Diese neue Atomenergie wird wieder mal sehr billig sein, unglaublich sicher, sagt er, und wird nur ganz wenig Müll, Atomabfall produzieren. Ne? Und außerdem wird diese neue Atomenergie resistent sein gegen Erdbeben und Tsunamis, ja, wie alle. Ja? Und jetzt man höre und staune, eine relativ kleine Menge Uran wird es dem Reaktor erlauben, zwischen 40 und 60 Jahren ununterbrochen zu funktionieren. Und zwar wieder, jetzt kommt er wieder mit seinen Geschäftsinteressen ins Spiel, mit Hilfe eines neuen Informatiksystems, das die Mitwirkung von Menschen überflüssig macht, ne, und muss auch nicht mehr gewartet werden. Ne. Denkst du da nicht auch an Windows? Windows? Ja, wenn das so funktioniert wie Windows, das ist ja eine Horrorvision. Wunderbar. Und jetzt in USA ist diese neue Technologie, die er entwickeln will, verboten. Ja. TWR, Traveling Wave Reactor, heißt es. Und deshalb muss er sich jetzt Hilfe suchen an China und an Russland und an Indien wenden, weil die sind da nicht so kleinlich. Ja, da werden schon einige Millionen und Millionchen und Milliarden verbraten werden. Und dann wird wieder eine zweifelhafte Technik, die uns zuerst als Wunderwaffe verkauft wird, wird irgendwann wieder neue Opfer fordern. Wir sind immer noch auf der Bild-Seite, Werner. Ich habe hier immer noch die Bild-Zeitung. Da gibt es im Kulturteil zum Thema Deutschland hat gewählt, Teil 1. Goethe ist der bedeutendste Deutsche. Es gibt ein Sammelalbum mit Klebebildern. Da wurde von dem Meinungsforschungsinstitut Forsa eine ganze Liste erstellt von Namen von großen Deutschen. Und die Bild-Zeitung gibt dazu passend ein Sammelalbum raus. Das stellt das Land in 432 bunten Klebebildern dar. Spitzensportler, Popbands und Showstars, aber auch Bauwerke und bewegende Momente der Geschichte in 33 Sammelwelten auf 64 Seiten. Und wer Deutschland sammelt, kann nebenbei noch eine ganze Menge lernen. Das gibt es hier. Dann gibt es jetzt diese Woche den Goethe-Sticker. Platz 1, den wichtigsten Deutschen aller Zeiten zu küren. Eigentlich eine unmögliche Aufgabe, doch Johann Wolfgang von Goethe, der lebte von 1749 bis 1832, machte eindeutig das Rennen. 60% der Befragten nannten den berühmten Dichter Deutschlands. Was glaubst du denn, wer liegt auf Platz 2? Nach Goethe. Ja, ich nenne dir drei Namen, gut? Ja. Franz Beckenbauer, Konrad Adenauer oder Katja Epstein. Und wer wurde gefragt? Umfrage generell. Ausgesucht ein Ausschnitt der Bevölkerung von einem Meinungsforschungsinstitut. Ja, ich tippe mal auf Adenauer. Adenauer ist Nummer 2. Nummer 3 hier im Klebebild-Sammelalbum ist Albert Einstein. Auch interessant. Albert Einstein. Dann haben wir Platz 4. Platz 3 ist übersprungen worden. Nein, Platz 4 ist... auch interessant. Otto von Bismarck. Mein Gott. Dann Platz 5, Helmut Kohl. Platz 6, Martin Luther. Und so weiter und so weiter. Ich glaube, wir brauchen da nicht weit darauf einzugehen. Das ist also das Ergebnis der Sammelbildchen von Bild. Noch eine Zeitung machen wir, okay? Ich guck mal was. www.taz, was in der Taz los ist, was die diese Woche, diesen Samstag, auf ihre Ausgabe von heute bringen. Da haben wir den Abzug der US-Truppen aus dem Irak. Das ist die große Meldung. Da sieht man ein Foto von einer weiblichen Soldatin. Die hat eine dunkle Brille mit zusammengekniffenen Lippen in einem tarnfarbenen Anzug. Steht sie da und macht ihren Kommandogruß. Leise und unspektakulär endet der Einsatz der US-Armee im Irak. Ein Besuch in einer Militärbasis bei Nasseria, bei jenen Soldaten, die als Letzte das Land verlassen. Das ist eine Reportage der Taz. Guck mal rein in den Artikel, ob da auch drin steht, wenn jetzt die offiziellen Soldaten abgezogen sind, wie viel von diesen sogenannten privaten Sicherheitsdiensten, also diese gedungenen privaten Pistoleros, die Söldnerarmee, wie viel da noch dort bleiben. Das sind bestimmt 150.000 oder so, schätze ich mal. Ja. Hier steht also, es wird keinen Abschied mit Pauken und Trompeten geben, Festessen mit Hammelkeule und Reis. Ich werde mit einem Vertreter der irakischen Regierung die Inventurlisten durchgehen und die Übergabe unterzeichnen. Das sagt ein gewisser Richard Kaiser, das ist der Kommandant des sogenannten Camps Adder. Dann steigen wir in unsere Trucks und fahren ab. So leise und unspektakulär also endet der Krieg im Irak. Wie viel Tausend und Hunderttausende von Toten, wie viel Gefolterte, Ermordete, Vergewaltigte da zurückgelassen werden, da wird nur so nebenbei mal drauf eingegangen. Das Camp Edda, rund 20 Kilometer südwestlich von Nasiriyah, ist eine der zwei verbliebenen von ehemaligen 505 US-Basen im Irak. Bis vor wenigen Wochen war sie das größte Logistikzentrum der US-Truppen im Süden des Landes. 12.000 Soldaten und rund 6.000 Zivilisten waren hier stationiert. Wenige Tage vor dem Abzug der letzten Soldaten ist sie nicht mehr als ein bewaffneter Truckerstopp auf der Straße nach Kuwait. Verschwunden sind der Burger King und Green Beans Coffee Shop. Vom ehemaligen Supermarkt zeugt nur noch eine verwaiste Lagerhalle. Die letzte der vier Kantinen schloss am 20. November und so weiter. Der schnelle Abzug war eine Illusion. Kaiser und seine Soldaten ernähren sich von MREs, den Ready-to-Eat Militärrationen, Wasser und den Gemüse- und Fruchtsaftresten, die es noch gibt. Wir sind zurück im Feldleben, so wie es sein sollte, sagt Kaiser, es sei Zeit zu gehen. Viele Soldaten der 20. Pionierbrigade aus Fort Bragg in North Carolina, die Kaiser befehligt, waren in den vergangenen 8 Jahren 2- und 3-mal im Irak stationiert. Insgesamt wurden über 300.000 Soldaten durch den Irak geschleust. Jetzt geht es hier lange um Stromkabeln, Wasserleitungen. Wir wissen ja, die Amerikaner haben ja systematisch alles kaputt gemacht, was an Infrastruktur da war im Irak. Und Strom und Wasser funktioniert ja immer noch nicht. Das haben sie also gut hingekriegt. Hier steht, im Augenblick hat er andere Sorgen. Die Aufgabe seiner Brigade ist die Abwicklung des Camp Edda. Auf der Basis gab es einst eine eigene Wasserfabrik, die täglich knapp 4 Millionen Liter Trinkwasser produzierte. Eine Eisfabrik stellte 25.000 Tonnen Kühleis her und so weiter. Was du gefragt hast, um auf deine Frage zurückzukommen, bis jetzt, der Artikel ist relativ lang, aber ich sehe hier keinen einzigen Hinweis auf die privaten Söldner, die da bleiben werden. Die stehen natürlich auch auf der Soldliste der Ölkonzerne und irgendwelcher privaten Waffenhändler und irgendwelcher neureichen Warlords, die sich da ihre Milizen zusammen gekauft haben. Wie übrigens auch in Afghanistan ist das ja auch ein großes Problem. Diese Milizen der Warlords und neuer Warlords, die sich vermehren wie die Pilze nach dem Regen. Dann haben wir 20 Jahre Stasi-Unterlagen. Das ist wohl eine Dauerrubrik im Spiegel. Streit der Woche. Linke sollten Weihnachten hassen. Während Rainer Langhans zu Weihnachten auf ein Ende des Kaufwahns hofft, träumt sich Claudia Roth den Weihnachtsmann auf einen Elektroschlitten. Ja, Tatort aus Hamburg, Islamist ohne Migrationshintergrund, der Weg ins Paradies. Ein Tatort aus Hamburg zeigt Islamismus ohne Hinterhofmoscheen und Import-Exportläden. Das ist der neue Tatort und so weiter. Gut, ich würde sagen, wir beenden hier unseren Blick auf die Internetseiten der großen deutschen Tageszeitungen. Den Spiegel hatten wir noch gar nicht, aber den haben wir aus der Printausgabe verlesen. Insofern würde ich sagen, könnten wir ein bisschen Musik machen. Wir suchen einmal ein schönes Lied, das passt. Währenddessen lasse ich euch ein bisschen Rhythmus. Land. Es ist Samstag, der 17. Dezember 2011. Jo! Sie joggt jeden Tag um 9:45. Ich stehe manchmal auf, nur um sie laufen zu sehen. Und sie an der Kasse, die Schlange ist lang. Die anderen sind frei, egal, ich warte so lang. Es ist Mai, ich laufe durch Berlin und sammle Fantasien. Und du gehörst jetzt dazu. Ich hab dich ganz groß auf dem Zettel, du bist der Lichtblick meiner Wahl. Ich leg dich ab in meinem Register und da würde ich gerne mal. Du bist eine, mit der man müsste sich nur mal trauen. Du stehst ganz oben auf meiner Liste, der noch zu küssenden Frau. Selbst zum Finanzamt, das ist es mir wert, weil sie mir so herrlich die Steuer erklärt. Ich mag ihre Augen, sie wurden mein Zehn. Ich kann's kaum erwarten, zum Zahnarzt zu gehen. Die davon hab ihr ein Strafmandat verpasst. Ich sage mir, das passt, hab dich auch grad notiert. Ich hab dich ganz groß auf dem Zettel, du bist der Lichtblick meiner Wahl. Ich leg dich ab in meinem Register und da würde ich gerne mal. Du bist alle, mit der man mal müsste. Man müsste sich nur mal trauen. Du stehst ganz oben auf meiner Liste der noch so küssenden Frauen. Es ist Mai, ich laufe durch Berlin und sammle Fantasien und du gehörst jetzt dazu. Ich hab dich ganz groß auf dem Zettel, du bist der Lichtblick meiner Wahl. Ich leg dich ab in meinem Register und da würde ich gerne mal. Du bist eine, mit der man müsste sich nur mal trauen. Du stehst ganz oben auf meiner Liste, ganz oben auf meiner Liste. Der noch zu küssende Frau, der noch zu küssende Frau. Da glaubt ihr, Deutschen wollen in der EU die Macht an uns reißen. Euch wird es helfen. Das ist ein Fall für... Super Merkel ist komme! Ach, so unverschämt. Immer müsst ihr drohen. Typisch Deutsche. Sie machen wohl Witze. Dann machen wir es auf die traditionelle Art. Das hat zwischen Deutschland und England immer prima funktioniert. Was meine Sie? Na, wir erklären das im Elfmeterschießen. Jeg sender en hilsen til alle lytterne av dette radioprogrammet. Ingemannsland. Hast du die Sprache erkannt? Der Ausländer. Welche Sprache? Die Kunja gerade. Wer das war? Ja. Nein. Nee, nee. Welche Sprache das war? Ja gut. Soll ich es nochmal bringen, oder? Nee, der Mann. Nein, nicht der Mann, die Frau. Das nee. War ein Mädchen. Nee. Nee, du hast doch gerade zugehört. Warte, die Sprache nicht. Erkannt. Nee. Na, er spricht mit dem Dialekt. Jeg sender en hilsen til alle lytterne av dette radioprogrammet. Ingemannsland. Es gibt ja drei Alternativen: Finnländisch, Norwegisch oder Schwedisch. Skandinavisch. Skandinavisch ist richtig. Ja, aber muss ich entscheiden. Stell mir leichtere Fragen. Gut, es war Norwegisch. Ich habe letzte Woche ein paar junge Norwegerinnen kennengelernt und habe dann gleich mein Aufnahmegerät dabei gehabt. Und dann haben wir Witze gemacht und sie haben einen Gruß gesprochen an Niemandsland. Dann gibt es Dinge, da muss man sich wirklich immer mehr Sorgen machen. Wir wissen ja, unser Planet ist bedroht, unsere Steuern sind bedroht, unsere Renten sind bedroht, unser Gesundheitssystem, alles ist eigentlich bedroht. Google setzt noch einen drauf. Ich weiß nicht, ob du die Meldung gehört hast. Wer, wann, wo, mit wem? Google führt, Achtung, die automatische Gesichtserkennung ein, trotz gegenteiliger Beteuerung. Polizei, Clubs und Supermärkte nutzen ähnliche Systeme. Die automatische Gesichtserkennung funktioniert folgendermaßen. Irgendjemand hält eine Kamera auf dein Gesicht und bekommt automatisch im Internet alle Informationen, die über dich gespeichert sind. Man braucht ungefähr 3-4 Fotos, dann kann ein Computer deine typischen Gesichtsdaten errechnen und dich jederzeit wiedererkennen. Bitte lächeln. Google kommt in Wohnzimmer, Clubs und Büros und lässt Fotos von ihnen machen. Jawohl. Wir wissen ja, da gab es ja Diese Street View Kamera, die ist durch alle Straßen gefahren und hat alle Häuser fotografiert. Demnächst werden die durch alle Straßen fahren und Gesichter fotografieren. Dann werden wir eingescannert in einen riesen Gesichtserkennungscomputer, den wird Google verwalten und dann wird Google über unsere Gesichter verfügen. Das ist kein Witz, das ist keine spaßige Utopie, sondern das ist leider schon brutale Realität. Vereinfacht also lautet die Formel so: Die jüngste Nachricht aus dem Reich des kalifornischen Suchmaschinenkonzerns ist die. Dabei ist die Neuerung eigentlich banal. Das soziale Netzwerk Google Plus bietet in Zukunft an, dass man Fotos mit Hilfe automatischer Gesichtserkennung mit den Namen der Abgebildeten verknüpfen kann. Find My Face heißt das jetzt. Das klingt schön. Dienste wie Picasa, Ausrufezeichen Foto, Windows Live und natürlich Facebook bieten Ähnliches längst an. Die Funktion ist praktisch, denn sie erspart den Nutzern das mühsame Beschriften tausender Fotos. Ja, ich meine, wer nimmt sich Zeit, tausende Fotos mühsam zu beschriften? Der muss ja auch schon irgendwie einen an der Waffel haben, denke ich mir. Wer setzt sich denn hin und beschriftet mühsam tausend Fotos? Warum soll man überhaupt Fotos beschriften? Das ist eine Frage, die muss man sich wirklich stellen, wenn man den geistigen Zustand der Menschen doch noch einmal unter die Lupe nehmen will. Hat man erst einmal einen Freund auf ein paar Fotos markiert, erkennt das Programm dessen Gesichtszüge und macht daraufhin Vorschläge, auf welchen Fotos dieselbe Person zu sehen sein könnte. Das funktioniert recht gut. Soweit so harmlos, wäre da nicht der sogenannte Netzwerkeffekt. Wie gesagt, das Verknüpfen tausender Daten unterschiedlicher Menschen und Quellen, das verleiht der Neuerung wirklich einige Brisanz. Wir haben diese Technik entwickelt, haben sie aber zurückgehalten, verkündet Eric Schmidt, der Verwaltungsratsvorsitzende von Google. Was, wenn ein böser Diktator kommt, die nennen das immer so, wenn ein böser Diktator kommt und mit einer solchen Software zum Beispiel die Teilnehmer einer Demonstration identifiziert? Das sagte er im Mai. Wir wissen natürlich, dass diese Technik wurde vom deutschen Verfassungsschutz, vom Bundeskriminalamt entwickelt in den 80er Jahren. Da hatten sie schon diese Gesichtserkennungskamera, die über die Demonstrantenmenge schweift und dann, die war natürlich nicht so perfekt wie heute, aber schon grob Gesichter erkennen konnte, die auf einer Such- oder Fahndungsliste standen. Das ist also eine von Deutschen entwickelte Technik, die mittlerweile dann jeder Hanswurst bekommt. Und jedes Kind kann in der U-Bahn sitzen und das Gegenüber praktisch fotografieren und dann im Internet gucken, wer das ist. Wenn die Nazis diese Technik schon zur Verfügung gehabt hätten, dann hätten sie wahrscheinlich nicht 6, sondern 12 Millionen Juden umgebracht, ne? Mindestens. Die hätten wahrscheinlich alle erwischt. Und das ist wirklich ein Problem. Es heißt ja immer, der böse Diktator. Gucken wir uns einmal unsere Demokratien an. Wir wissen natürlich, nehmen wir einmal das Beispiel von vorhin. Wir haben gesehen, dass der Verfassungsschutz massenweise von Neonazis unterwandert ist und nicht umgekehrt, wie sie uns immer weismachen wollen. Verfassungsschutz und Neonazis sind zum großen Teil identisch. Diese Leute verfügen über diese Technik, verfügten bereits über diese Technik. Die können also jeden erkennen und suchen, den sie wollen. Es ist ein großes Problem und ich würde sagen, man sollte den Kindern und den Unreifen, den Perversen, den Idioten, den Spannern, den Abzockern, den Kleinkriminellen, den Großkriminellen, solche Instrumente in die Hand zu geben und die allgemein hoffähig zu machen, halte ich für sehr problematisch. Ich werde mir überlegen, ob ich mir ein Kunstbad kaufe und dann demnächst mit einer Clownsnase und einem Kunstbad rumlaufe, weil ich will nicht, dass sich jemand meiner Gesichtszüge bemächtigt. Dann kann man natürlich auch in jedem Moment erkennen, wo du bist, was du machst und so weiter. Ich stelle mir diese Welt wirklich immer, wie soll ich sagen, immer orwellianischer vor. Wir brauchen keinen bösen Diktator mehr. Wir haben ja schon unsere guten Demokraten hier. Richtig. Und die Diktatur des Kapitals. Ne? Also ist heute nicht mehr notwendig, dass die Faschisten das Innenministerium übernehmen. Alles das, was die machen würden, das wird jetzt schon gemacht. Natürlich. Die machen das natürlich nicht nur mit dem Knüppel. Der Knüppel wird nur in extremen Fällen hervorgeholt. Wie du vorhin sagtest, an der Uni in Lerida oder wo das war. In Girona. Die schlagen natürlich nur auf die Jugendlichen brutal ein und verletzen sie, wenn diese Jugendlichen dann auch wirklich physisch auftauchen. Solange die nur etwas sagen oder in ihren Facebook-Seiten schreien und protestieren, da lächeln die natürlich. Aber wenn wirklich jemand auch sagt, wir gehen hin und wir protestieren, wenn der Großmufti kommt und uns die Socken ausziehen will und uns die Jacken klaut, dann gibt's was auf den Hut, ganz ordentlich. Da braucht man keinen großen Diktator, aber wie gesagt, das Problem ist, dass alle Leute in dieses Google-Computer-Gesichtserkennungssystem verstrickt werden können. Zum Beispiel, irgendjemand hat ein Foto, wo du drauf bist. Irgendjemand, der im Facebook ist. Irgendein Kind hat auf einem Fest fotografiert und da ist irgendwo auch dein Gesicht. Und dann wird's halt problematisch, weil es werden Menschen verstrickt, die das gar nicht wollen. Wer war wann, wo und mit wem unterwegs? All das kann durch automatische Fotoauswertung relativ schnell und gut festgestellt werden. Google will besondere datenschutzfreundliche Maßnahmen ergreifen. Haha, die automatische Gesichtserkennung soll der Zustimmung bedürfen. Und wer ein erkanntes Bild von sich nicht mag, soll es ablehnen können. Ungewiss bleibt allerdings, wie sich dieses Zustimmungswesen im Alltag bewähren wird. Außerdem ist ungeklärt, was mit den Daten geschieht, wenn man den Dienst wieder abstellt. Heute liegt die Bilderkennungsrate bei guten Systemen bei über 95%. Das ist erschreckend. Das sagt der Bochumer Spezialist Joachim Wirth. Maschinen erkennen Gesichter deutlich besser, als Menschen das können. Das heißt, wenn du gesucht wirst, kann es sein, dass du einem, der ein Bild von dir hatte, ein Suchfoto, dass du dem durch die Lappen gehst. Einer Maschine allerdings nicht, einer Kamera nicht. Man muss natürlich wissen, alle Kameras, mit denen unsere Straßen ausgestattet sind, können natürlich auch jederzeit an Google angeschlossen werden und wenn man jemanden sucht, irgendwo erwischen die dich oder erwischen jemanden oder finden jemanden. Und wir haben ja alle damals in den 80er Jahren den Film Brasil gesehen. Ein kleiner Irrtum, dein Gesicht gerät irrtümlicherweise in eine Fahndung und da kann auch sein, dass du abgeschossen wirst, weil du bist als gefährlich eingestuft und dann schießt ein Scharfschütze dich ab. Gefragt wird natürlich nachher. Oh, Irrtum. Aber gut, so weit wollen wir jetzt gar nicht gehen. Diese extreme Situation wird natürlich nur in ganz geringem Maße wahrscheinlich eintreten. Wer die Gesichtserkennung von Facebook oder Ausrufezeichen Fotos ausprobiert, stößt auf überraschende Effekte. Oft erkennt die Software sogar Bilder aus der Kindheit und auffällig häufig versieht sie Gesichter von Brüdern und Onkeln mit demselben Namen. Zuverlässig wie ein Fingerabdruck verrät das Antlitz die Identität eines Menschen, wenngleich mit einem gewichtigen Unterschied. Wer einen Fingerabdruck machen lässt, weiß davon. Das Fotografieren dagegen geht unauffällig. Auf Distanz im Vorübergehen. Das Gesicht ist die Verbindung zwischen Offline- und Online-Identität. Das sagt Alessandro Acchisi, der ist Dozent an der Carnegie Mellon Universität. In einem Experiment fotografierte er Passanten auf dem Universitätsgelände, dann ließ er die Software PitPat anhand der Gesichtsmerkmale öffentliche Facebook-Profile durchsuchen. Und tatsächlich, in einigen Fällen konnte er Gesicht und Sozialversicherungsnummer verknüpfen. Im Sommer wurde PitPat von Google aufgekauft. Dein Gesicht ist also kein Gesicht mehr, sondern eine Art Datensatz, der sich mit keiner noch so raffinierten Technik verschlüsseln lässt. Das geht nicht mehr. Das Google-System verspricht dabei, deutlich umsichtiger gemacht zu sein als das eines Großteils der Konkurrenz. Doch es ist nur die Spitze eines Eisbergs. Techniken, die Gesichtsabdrücke zur Erkennung von Menschen nutzen, sind auf dem Vormarsch. Da ist zum Beispiel die amerikanische Firma SceneTap. Die knipst die Besucher von Bars beim Betreten, analysiert Geschlecht und Alter und veröffentlicht übers Netz, wie hoch der Frauenanteil vor Ort ist. Dann gibt's da die britische Supermarktkette Budgens, die hat schon 2008 versucht, per Gesichtserkennung Minderjährige vom Alkoholkauf abzuhalten. Dann natürlich das Land der Überwachung, das Land Nummer 1 der Überwachung ist Großbritannien. Nach den Krawallen in England gab es Versuche, die Täter auf Fotos automatisch zu identifizieren. Und die US-Firma Immersive Labs testet Bildschirme, die per Kamera Alter und Geschlecht von Passanten analysieren, um passende Werbung einzuspielen. Das heißt, du gehst an einem Laden vorüber und guckst gerade dein Handy an. Auf einmal kriegst du genau von diesem Laden eine Werbebotschaft geschickt und so weiter. Was die Leute sich da ausdenken, ist wirklich, man müsste sagen, mir, tut mir leid, dass ich das hier so öffentlich sage, erzeugt das wirklich Brechreiz. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir Kotzgefühle. Es gibt natürlich im Moment, dadurch, dass unsere zivilisatorischen Immunsysteme so auf dem Nullpunkt sind und diejenigen, die über Ethik, Moral, öffentlichen Anstand, über den Schutz von Privatheit, Intimsphäre wachen sollen, Politiker, Institutionen, dadurch, dass die praktisch nicht mehr existieren, die sind ausgeschaltet, die sind weg, da sitzen nur noch Geschäftemacher und Abzocker, ist natürlich, sagen wir mal, die Menschheit diesen Gaunern, diesen neuen, dieser neuen Kaste von skrupellosen Leuten eigentlich fast schon schutzlos ausgeliefert. Man muss sich also selber wieder sein Recht erstreiten und dann wahrscheinlich mit Anonymous-Maske durch die Straßen gehen, um nicht von Google erfasst zu werden. Das ist die traurige Erkenntnis aus dieser Geschichte. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Niemandsland, 91.4 FM, Contrabanda in Barcelona. Gemacht. Hab geliebt, geweint und gelacht. Doch ich bin eins, ich bin eins mit mir. Hab gespielt, gewonnen, verloren. Bin gestorben, wieder geboren. Ich bin eins, ich bin eins mit mir. Ja, ich bin völlig eins mit mir. Lass uns runterfahren ans Meer. Dort am Strand vermehren. Irgendwann werden auch wir im Sandkorn sein. Das ganze Universum passt. Verstehen, das ist dein und nicht mein Problem. Denn ich bin eins, ich bin eins mit mir. Es wird Zeit, sich zu verbeugen, und ihr seid alle meine Zeugen. Ich bin eins mit mir. Ja, ich bin völlig eins mit mir. So lass uns runterfahren ans Meer. Dort am Strand vermehren. Irgendwann werden auch wir im Sandkorn sein. Das ganze Universum passt. Niemandsland 91.4 FM bei Contrabanda. Wir haben noch knappe 10 Minuten auf dem Programm. Wir können fast schon Tschüss sagen, aber du hast ja noch eine Meldung über Holland. Ja, lese ich gerade auf der ersten Seite, auf der Titelseite von El País. La Iglesia Holandesa pide perdón por las miles de víctimas de abusos. Ja, also ein dickes Dankeschön von hier, von Barcelona nach Holland an die katholische Kirche. Sexueller Missbrauch hat die, zu diesem Thema hat die katholische Kirche in Holland eine Untersuchungskommission eingesetzt, die jetzt herausgefunden hat, dass in den letzten Jahrzehnten es 10 bis 20.000 Fälle von sexuellem Missbrauch gegeben hat. Und jetzt hat sie also feierlich um Entschuldigung gebeten, die katholische Kirche. Also dafür vielen Dank und auch dafür, dass ihr so gründlich und genau untersucht habt, um dieses Resultat herauszufinden, jahrzehntelang, ja, also daran kann man sehen, ihr habt eure Arbeit ernst genommen. Dankeschön, ciao. Ja, was soll man dazu sagen? So sieht's aus. Zigtausende wurden systematisch missbraucht und vergewaltigt und jetzt kleckert so viele, viele, viele Jahre danach so ein, naja, tut uns leid hinterher. Da fehlen einem die Worte. Und wir haben ja gesagt, wir rufen hier im Niemandsland ja sehr gerne nach den Behörden, dem Richter und den Strafjustizbehörden, um diese Leute dingfest zu machen, aber das ist vergeblich. Die kommen aus anderen Gründen, aber offensichtlich nicht aus diesen. Zum Ende ein bisschen Humor, um die Stimmung doch nach diesen ganzen trüben Geschichten ein bisschen aufzuheitern. Da haben wir unseren beliebtesten Telefonterroristen, den es gibt. Paul Panzer, der ist in einem Aufzug stecken geblieben. Mal gucken, was er da macht. Aufzug bei Betke, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo? Ja? Ist das die Aufzugfirma? Richtig. Ja, es geht sich um Folgendes. Und zwar, wann kommt denn hier einer raus? Wo ist denn hier? Ich hänge hier fest im Aufzug. Wo ist hier? In Köln. Wo in Köln? Ja, in Köln, im Gebäude. In welchem Gebäude? Ja, weiß ich ja nicht. Ich habe mich ja verlaufen und bin dann jetzt hier im Aufklärung und jetzt ist der stecken geblieben. Jetzt ist hier nur Ihre Nummer. Ja, das nützt mir nichts. Sie müssen nur wissen, wo Sie sind. Nein, ich habe mich ja verlaufen. Na, das ist ja Problem. Hallo? Ja? Ja, man könnte hier rauskommen. Ja, ich weiß ja nicht, wo Sie sind. Wo soll ich denn da hinkommen? Hier, zu mir in Aufklärung. Hallo? Ja, wo? Ja, das ist ja Problem. Ja, wenn Sie sagen, Sie haben sich verlaufen. Ja. Wo sind Sie denn hingelaufen? Ja, hier in den Aufzug. In welchem Haus denn? Ja, weiß ich ja nicht. Hab mich ja verlaufen. Ja, tut mir leid. Ja, also. Was mache ich denn jetzt? Wo sind Sie denn hingegangen? In Gebäude rein. Ja, wo? Ja, hier in der Nähe vom Neumarkt. Verstehen Sie ein Problem? Hallo? Ja. Sind Sie noch da? Ich bin noch da, ja. Ja, was mache ich denn jetzt? Bitte? Tut mir leid, wo in der Nähe vom Neumarkt? Ja, ich bin hier in so ein Gebäude reingegangen, hinter der Gruppe her. Hinter welcher Gruppe? So eine Gruppe Japaner, die haben so eine Führung gemacht. Ja. Und dann habe ich mich angeschlossen, so aus Interesse, und bin dann aber hier in den Aufzug gedrängt worden. Und der steckt jetzt hier fest. Ja, aber da sind doch noch andere Leute, oder nicht? Richtig. Geben Sie mir doch mal einen von den anderen Leuten. Warum? Wie warum? Ja. Vielleicht wissen die ja, wo sie sind. Das sind Japaner. Ach ja, die wissen manchmal schon ganz gut Bescheid. Das soll ich jetzt den Japaner geben? Ja. Entschuldigung, könnten Sie mal kurz rankommen, bitte? Ja, ich habe hier eine Frau vom Aufklopf. Hallo? Ja? Der will nicht. Ja. Also, hier klopfen Sie doch mal an die Aufzugtür, vielleicht hört sie jemand. Was für eine Aufzugtür? Ja, wenn Sie doch in einem Aufzug sind, dann muss doch eine Tür sein. Nee, der hat keine Tür, das ist schon offener. Warum gehen Sie dann nicht raus, wenn ja. Der auf ist? Was mach ich denn jetzt?